Kapitel 53. Die Frage des Motivs. Schauen wir uns an, wie die Bibel dieses Thema in Lukas 14, Januar 2014 veranschaulicht. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht zugleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen ist, und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt: Mache diesen Platz. Und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht: Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. In den Versen 12 bis 14 sehen wir, wie Jesus, um die Motive unseres Herzens sichtbar werden zu lassen, sehr deutlich wird: Lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Jesus sagte damit nicht, dass wir diese Leute nicht mehr zu uns nach Hause einladen sollen. Er hat von unseren Motiven gesprochen und der Vergeltung unserer Taten, die in der Ewigkeit auf uns wartet. Er sagte: Wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein, weil sie es dir nicht vergelten können. Und dann fügt Jesus noch meine Lieblingsaussage von dieser ganzen Geschichte hinzu: Wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten? Unser ganzes Leben lang werden wir uns entscheiden müssen, wo wir unsere Belohnung empfangen möchten, auf der Erde oder im Himmel. Debbie und ich haben viele Jahre lang treu den Armen gegeben. Ich werde später noch etwas über unsere Verantwortung ihnen gegenüber sagen. Vom Herrn zurechtgewiesen. Vor einigen Jahren predigte ich in einer Gemeinde, in der es viele Arme gab. Es war zu einer sehr kalten Jahreszeit. Die Temperaturen lagen um die 0 Grad. Gottes Gnade berührte und heilte viele Menschen. Am Ende des Gottesdienstes kam ein junger, vielleicht 20-jähriger Mann mit Tränen in den Augen auf mich zu. Er sagte: Pastor, dein Dienst und deine Botschaft haben mich tief berührt. Ich würde dir gerne etwas geben, um dich zu segnen. Aber ich bin sehr arm und habe nichts. Er zog seinen Pullover aus und sagte: Das ist das Einzige, was ich dir geben kann. Ich dachte sofort: Das kann ich nicht annehmen. Der Junge wird frieren. Ich kann ihm 5 Pullover schicken, wenn ich wieder zu Hause in Amerika bin. Als mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, tadelte mich der Herr und sagte, ich solle den Pullover nehmen. Es sei wertvoller für den jungen Mann, seine Belohnung im Himmel als hier auf der Erde empfangen zu können. Als ich den Pullover nahm, fühlte ich mich beschämt. Nicht weil der arme Junge mir etwas gegeben hatte, sondern weil ich nicht verstanden hatte, worum es bei der himmlischen Belohnung ging, und nicht an sie glaubte.